Stöcker und die Handygang. Wenn Sie im ICE im Großraumwagen fahren, sitzt am Gang neben Ihnen Stöcker. Stöcker hat ein Handy. Stöcker hier, brüllt er hinein. Und dann erfahren Sie von dem Problem mit dem Netzwerkdrucker. Der druckt Sachen aus, die er nicht drucken soll. Während Stöcker dies lautstark vertieft, schrillt das Handy der Ihnen gegenüber sitzenden Mitreisenden. Es ist ein sehr individueller Klingelton aus einer Daily Soap und es ist klar, dass man ihn auch im Zug nur in voller Lautstärke genießen kann. Auch deswegen, weil sich ihr Gegenüber viel Zeit lässt, bis sie ans Telefon geht. Na, bist du schon mit allen Formalitäten durch? Will sie verschwörerisch wissen. Nicht lange, und es wird allen Interessierten, und da sie Stöcker übertönen muss, auch allen nicht interessierten Mitreisenden klar, dass die Frau heiratet. Ein Durcheinander sei das mit diesen ganzen Unterlagen. Die Eltern sind doch aus dem Osten, da ist alles anders. Hier ist der Uwe. Bist du jetzt auch in Bochum? Fragt es quer durch den Wagen, zum Schrecken etlicher Mitfahrer, denn der Zug ist nicht in Bochum und er fährt auch nicht dorthin. Dann lass uns das beim Golf in Ascheberg bereden, schlägt Uwe vor und geht zum Werdegang von Dirk über. Der ist ziemlich unfähig, hat Dreck am Stecken und ist nur wegen seiner Beziehungen seit kurzem Bezirksleiter von irgendeiner leider vernuschelten Firma, die er in den Ruin treiben und dann eine fette Abfindung kassieren wird. Wie viel, ist schwer zu verstehen, denn da ist noch Eduard. Er hat das Pech, bei einem Netzanbieter ohne gute Abdeckung zu sein und versucht, diesen Mangel durch Lautstärke auszugleichen. Kathi, ich bin's, Eduard, ruft er mit Tenorstimme ins Handy. Ich bin im Zug. Ich habe mein neues Handy dabei und wollte mich nur mal melden. Aber dann ist die Verbindung schon wieder weg und Eduard wählt erneut. Nicht aus dem Adressbuch, nein, direkt. Und jeder Tastendruck erzeugt einen quäkenden Ton. Schwer mit der Kommunikation, ruft Eduard. Sehr schwer mit der Kommunikation. Kathi, wie geht es dir? Was macht Alberts Bein? So gehen sie mit Stöcker und seinen zahlreichen Freunden um. Grundsätzlich müssen sie sich zunächst fragen, was sie selbst für ein medialer Typus sind. Lieben sie gute Seiten, schlechte Seiten? Printenstraße oder irgendeine Telenovela? Dann sollten sie die Sache positiv sehen. Die Drehbücher der genannten Fernsehsendungen sind definitiv schlechter als das hier gebotene Schauspiel. Lehnen Sie sich entspannt zurück und folgen Sie den verschiedenen Handlungssträngen. Sie haben ja hoffentlich ohnehin nichts zu tun und die Fahrt wird noch lange dauern. Scheuen Sie auch nicht davor zurück, bei den Beteiligten interessante Details noch einmal nachzufragen. Wie lautet noch gleich der Name dieser Firma? Welcher Versager von IT-Chef hat denn eine solche Software-Ruine eingekauft? Oder geben Sie ruhig mal einen konstruktiven Tipp. Ich würde ein Flying Buffet nehmen, das haben wir bei unserer Hochzeit auch gemacht. Wenn Sie hingegen eigentlich jede Menge zu tun haben und sich über den ganzen Handymüll ärgern, das aber nicht so direkt sagen mögen, empfiehlt sich die Strategie der Vorwärtsverteidigung. Mischen Sie sich mit eigenen, kritischen Beiträgen in die Gespräche ein. Die im Osten kriegen doch nichts gebacken. Wie kann man da heiraten? Vielleicht ist der Typ auch nicht der Richtige. Haben Sie ein einziges Mal darüber nachgedacht? Hilft das immer noch nicht? Beginnen Sie selbst ein fingiertes Telefonat, bei welchem Sie die Lautstärke nach und nach auf Orkanvolumen steigern. Wählen Sie dabei möglichst stupide Themen. Eine Persiflage auf Eduards Telefonate, bei der Sie Ihr Schreien damit begründen, dass es hier so laut ist, oder möglichst unappetitliche Themen, wie den künstlichen Darmausgang von Opa Welm.